0120 50 50. Eins live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch zu einer etwas ungewöhnlicheren Woche für von unserer Seite aus. Morgen gibt es keine Sendung im TV. Am Donnerstag gibt es eine Wiederholung und Freitag gibt es keine Sendung. Also es ist ein bisschen Kuddelmuddel diese Woche. Aber heute ist alles ganz normal. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, und wir starten mit einer freien Themennacht, wie wir das so montags gewöhnt sind. Und das heißt, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin gespannt auf die erste Anruferin, die heißt Nadine und die ist 26. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Nadine. Ja, es geht um meine Phobie. Ja, welche Art von Phobie ist das? Oh, das ist sehr kompliziert. Oh. Also ich kann Dinge nicht anfassen, die so besonders aussehen. Die besonders aussehen? Ja, wie zum Beispiel 3D-Puzzle. Das geht gar nicht. Da fängt meine Hand an, wie eingeschlafen zu werden und zuckt und schmerzt danach. Also kann ich das gar nicht erst anfassen. Also, erstes Beispiel, 3D-Puzzle. Ja. Was noch? Ungewöhnliche Gegenstände. Ich gucke mal gerade hier so bei mir im Studio rum. Was ist hier so ein Ja, da ist nichts. Da kann ich. Vielleicht ist hier was, was du nicht siehst. Aber ja, das fängt da schon mit Kindheit an. Ja. Da mussten wir irgendwie basteln im Kindergarten. Und da habe ich geschrien als Kind immer, wenn ich was basteln muss. Und da hat dann auch weh die Hand und so. Ach so, wenn du mit Gebasteltem zu tun hattest. Ja, wie zum Beispiel Zicke-Zacke so rausschneiden und solche komischen Dinge. Das heißt, wenn man dir zu Weihnachten einen gebastelten Strohstern schenken würde, wäre das kein gutes Geschenk? Wäre nicht gut. Wäre nicht gut. Ja, die mal auch so bei Taschentuch wurde man zusammengefaltet, dann hat man auch was ausgeschnitten, dann kam auch so eine Form raus und so. Mhm. Das war für mich auch ganz schrecklich. Also das sind ja schon ein paar eindrucksvolle Beispiele. Ja. Sag vielleicht noch ein Beispiel. Ja, was noch? Also auf jeden Fall hauptsächlich gebastelt. Mhm. Und ja, das ist aber auch nur bei Lebensmitteln. Wenn bei Butterbrot so viel reingebissen wurde, dann gibt es auch so eine Form und dann kann ich das nicht weiter essen, weil da wieder mit der Hand anfängt. Mhm. Ja. Wie mit der, erklär das nochmal mit der Hand. Die Hand schläft dann ein? Ja, ich habe überlegt, wie ich das beschreiben kann mit der Hand. Also so ähnlich kommt das dann denn nahe. Also dass die dann so kribbelt und dann nach dem Schmerz kommt dann total ganz komisch und dann zuckt das so, dann kann ich das nicht mal anfassen. Also so wäre es, wir bleiben nur bei dem Beispiel des Weihnachtssterns, der gebastelt ist aus Stroh. Ja. Wenn du den vor dir liegen hättest und ihn anschaust, ist es noch okay. Na, es geht, ich werde davon nervös. Achso, okay. Dann fängst du schon an. Aber wenn du ihn jetzt anfassen solltest, in dem Moment, wo du ihn anfasst, was passiert dann genau in dir? Eine Angst und ich werde nervös und dann passiert das schon mit der Hand. Mhm. Und das ist wahrscheinlich der Reflex, das so schnell wie möglich fallen lassen zu wollen, wie es nur irgend geht. Also nichts damit mehr zu tun zu haben, weil ich musste früher bei meiner Mutter so diesen 3D-Schloss da abbauen. Mhm. Und die weghaben wollte und ich hatte ewig viel gebraucht, weil ich mit der Hand immer mehr geschmerzt hatte. Ich konnte es nicht abbauen und dann brauchte ich erstmal Stunden, um runterzukommen, weil ich konnte nach einer Stunde immer noch nicht alles anfassen. Mhm. Weil dann so lange war ich da drin, so lange, wie ich das angefasst habe, so lange brauche ich auch das irgendwie abzubauen. Also ganz komisch bei mir. Beschreib, wenn du es kannst, doch noch etwas genauer, was in der Seele, in der Psyche vorgeht in dem Moment. Boah, das ist so richtig schwierig, das zu beschreiben. Ich bin überfordert, wahrscheinlich von den Details davon. Mhm. Und kann irgendwie anscheinend nicht verarbeiten, das spiegelt sich in der Hand wieder. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Angst auf jeden Fall. Ja, Angst, nervös und so. Beklemmung, Bedrückung. Ja, als ob ich erdrückt werde. Genau, so ist das. Nun sind diese Beispiele, die du gerade genannt hast, die sind ja, ich sag mal, in der Regel vermeidbar. Abgesehen von dem Butterbrot vielleicht. Nee, ist nicht, weil mein Sohn ist gerade erst mal 3 Monate alt und der wird irgendwann in den Kindergarten kommen. Mhm. Und dann kam halt auch hoch, wenn jetzt irgendwann mal was mit gebastelten Sachen nach Hause kommen, wird das für mich schwer sein. Wie erklärt sein Kind, dass ich das nicht schön finde und nicht anfassen kann? Ja. Aber jetzt mal abgesehen von dem Gebastelten, kannst du dem eigentlich doch so im Alltag aus dem Weg gehen? Oder nicht? Ja, das kann ich nur. Aus dem Alltag aus dem Weg gehen. Ja, das ist dann. Kannst du oder kannst du nicht? Doch, kann ich nicht. Ja, ich pack das einfach nicht an. Und ich mach das einfach auch nicht. Also ich baue doch jetzt kein 3D-Schloss oder so. Ja, und gibt es in der Wohnung noch irgendetwas, vielleicht einen Wohnungsgegenstand, irgendwas, was im Zimmer rumsteht, was dich auch beängstigt, das nicht? Nee, ich schaffe sowas nicht, aber so solche Sachen hat, weil ich nicht anfassen kann. Ja. Wie lange hast du das denn schon? Ja, seit der Kindheit schon sehr lange. Ja, Kindergarten. Ach so, so früh in der Kindheit fing das an. Ja, weil da fing das an, weil ich da schon geschrien habe, so komisch, und keiner wusste, was mit mir los war. Ja. Wie hat denn deine Umwelt, zum Beispiel deine Eltern, früher darauf reagiert? Ja, ich habe es erst gar nicht erzählt, was das ist. Und dann habe ich dann, irgendwann, wo ich älter war, dann gesagt, dass ich das und das Gefühl habe. Und warum sagst du nichts? Dann haben sie mich dann beim Psychiater geschickt. Erstens war ich auch da wegen Angst vor Aufzügen, konnte ich auch nicht fahren. Mhm. Aber das konnte ich behandeln lassen, das ging dann weg, aber diese Phobie nicht. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es dann keine Phobie ist, weil ich auch irgendwas mit Kopf nicht in Ordnung ist. Weil wenn ich das nicht behandeln kann und mit einem Aufzug, da hatte ich auch richtige Angst und das kann ich komischerweise hinterher mitfahren. Du warst damals bei einem Psychiater, eine psychiatrische Behandlung. Und erinnerst du dich, was der Arzt gesagt hat, was dahinter vielleicht stecken könnte? Na, ich habe mit denen nicht richtig durchgezogen, weil dann wurde ich auch wieder überfordert, weil da aus Papier was ausgeschnitten, dann sollte ich da reinfassen und so, und dann war das für mich schon zu viel. Und dann bin ich da nicht mal hingegangen, da war da auch sauer, dass ich da nicht mal hingegangen bin und war ganz komisch. Ich frage mal was ganz anderes, was jetzt in erster Linie gar nicht damit irgendwie zu tun hat. Wenn du so an deine Kindheit zurückdenkst, abgesehen von dieser Phobie, sind das eher schöne Erinnerungen oder gibt es da auch... Nein. Was kommt dir dann zuerst so in den Sinn? Meine Mutter, die trinkt Alkohol, ist heute immer noch so und hat immer so Stress gemacht, mich auch immer so erdrückt. Mein Bruder, der war ganz anders, der wurde immer gut behandelt, also ich nicht so. Bist du geschlagen worden von deiner Mutter? Ja. Ja. Und der Vater, wie war der? Den hatte ich keinen Kontakt. Ach so. Du bist aufgewachsen nur bei der Mutter? Ja. Und wie alt ist dein Bruder älter als du? 5 Jahre jünger, also 21. Ah ja. Und der Bruder war Mamas Liebling? Ja. Heute immer noch so. Ich habe jetzt auch keinen Kontakt mehr mit der, weil die haben mich einfach runtergezogen. Wenn du sagen solltest, was das Schlimmste in deiner Kindheit war, ist das der Alkoholismus der Mutter oder gibt es noch was anderes? Der Alkohol. Aber die war dann richtig schlimm zu mir. Ich durfte mich nicht mal bewegen in der Wohnung. Sie hat mich immer fertig gemacht nachts und so. Sind ins Zimmer reingekommen ständig und Was heißt, du durftest dich nicht mehr bewegen in der Wohnung? Ja, weil ich Angst habe, ich werde wieder angemault. Deswegen, wenn ich irgendwas mache, Essen hole, auf Toilette gehe und sowas, weil die mit Alkohol sind, ist sie dann so aggressiv gewesen. Wie oft hat deine Mutter den Alkohol getrunken? Früher sehr oft. Jetzt, wenn sie dann arbeiten geht, dann macht sie das nur, wenn sie frei hat. Ja. Und jetzt wohne ich ja zum Glück nicht zu Hause, jetzt kriege ich das irgendwie per Mail immer, diese Worte und sowas. Dann schreibt sie mir heute noch solche schlimme Sachen. Was schreibt sie dir denn? Ja, weil es ihr nicht passt, weil ich jetzt ein eigenes Leben habe. Weil ich mit meinem Freund nach Berlin fahre, das hat ja alles nicht gepasst, weil ich jetzt noch ein kleines Kind habe, dann möchte sie auch sehen, weil es immer nur sie will und denkt nicht an mich, was ich jetzt mal ein Leben habe. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann nicht weitermachen, weil mein Freund merkt auch, dass ich dann komisch bin und so. Und dann habe ich gesagt, ich breche den Kontakt ab, weil sie hat ja sowieso keinen Bedarf mehr gehabt. War vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, weil ich schon so lange mit ihr durchmache und immer reicht, ich habe ein Kind, ich kann doch halt nicht so... So drauf sein dann. Ja. Wohnst du mit deinem Partner zusammen? Ja. Ja. Läuft das gut? Sehr gut sogar, ja. Und der oder die Kleine ist wie alt jetzt? Der? Ja, und der ist jetzt 3 Monate. 3 Monate? Ja. Das ist ja noch ganz klein. Noch klein, ja, und süß. Hast du denn auch schon mal Probleme mit Alkohol gehabt? Ja, das war, wo ich den falschen Freund hatte. Und der hat dann gesagt, jeden Abend wird jetzt mal rumgetrunken nach der Arbeit. Das macht er ja auch. Mhm. Und dann bin ich irgendwie da reingerutscht, mit hohem Alkohol zu trinken, auch tagsüber. Aber jetzt trinkst du keinen Alkohol? Nee, da bin ich zum Glück weggekommen. Mhm. Da hat mein jetziger Freund mich da runtergebracht von Alkohol. Da bin ich sehr stolz drauf, dass er mir da durchgehalten hat. Sehr, sehr gut. Ja. Nadine, ich finde, dass du wegen, das ist ja schon etwas Kurioses, was du mir da gerade erzählt hast. Und ich bin ganz sicher, dass das seine Ursache tief in deiner Psyche verwurzelt hat und zu finden ist. Ich möchte auch gerne weg haben, aber wie soll ich das wegkriegen? Ich versuche mich ja da zu konfrontieren und dann wird ja immer schlimmer mit der Hand. Ich glaube, wenn man zu sehr in so etwas gefangen ist, gibt es einen Punkt, wo man das nicht alleine schafft. Mhm. Ich rate dir dringend, nochmal einen Anlauf zu einem guten Therapeuten zu machen und dann nicht wegzugehen nach einer gewissen Zeit. Wenn du leidest darunter, du möchtest, dass das weggeht, und das wäre ja auch sehr gut, wenn auch gegenüber deinem Kind, wenn du da entspannter wärst. Mhm. Ich rate dir dringend, das zu machen. Und möchte dir gerne jetzt ein Gespräch mit meiner Psychologin, der Anna, anbieten, die dir da ein paar gute Ratschläge geben könnte, wie du es machst, wo du es machst und welche Art der Therapie dafür die richtige ist. Ja, okay. Ja? Dann machen wir es so. Dann legst du bitte jetzt auf und die Anna ruft dich an. Alles weiter besprecht ihr und ich wünsche dir viel Glück und gutes Gelingen. Ich bin ganz optimistisch, dass es klappen wird. Ja, echt? Ich glaube da irgendwie nicht dran, wenn schon so jahrelang ist. Ich habe hier schon von so vielen sehr kuriosen Phobien gehört und hinterher Rückmeldungen. Ja, höre ich ja auch immer bei euch. Ja, ja, und Rückmeldungen von Leuten bekommen, die es dann geschafft haben. Also ich bin da ganz zuversichtlich. Okay. So, jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, dann noch eine schöne Nacht. Dankeschön, Nadine. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. Und weiter geht's mit Heiko. Und der Heiko ist 36. Guten Morgen, Heiko. Ja, wunderschönen guten Morgen, Domian. Hi. Oh, hallo, Heiko. Grüß dich. Und was geht's bei dir? Ja, Folgendes. Wollen wir mal direkt anfangen, Domian? Ja, bitte. Ich hatte Sex mit der Mutter meiner Lebensgefährtin. Und es war gut. Ach du je. Ja. Wann war das? Ja, letztes Jahr im Urlaub, im Sommer, also Anfang September, waren wir in Holland im Park, Slakhagen, ich weiß nicht, ob dir was sagt. Nee. So ein Vergnügungspark, wo man mit Kindern hingehen kann. Habt ihr Kinder? Ja, ich bin mit meiner Lebensgefährtin zusammen, sie hat 2 Kinder mit in die Beziehung gebracht, also nicht meine eigenen. Ja. Aber wie meine eigenen. So, und dann warst du mit deiner Lebensgefährtin Gefährtin dort und den Kindern und der Schwiegermutter. Ja, genau, und der Schwiegermutter. Und wir da, ist es dann passiert? Ja, wir haben 2 separate Hütten gehabt. Ich sag mal, die Mutter, die ist sehr jung geblieben, die ist cool drauf, locker, mit der kann man per Du reden, also so, ist keine, wie sagt man, so eine Stiefmutter oder so, ja. so ein Besen oder sowas, auf keinen Fall, richtig. Zur grundsätzlichen Klärung, erstmal, wie lange bist du mit deiner Lebensgefährtin schon zusammen? Seit sieben Jahren sind wir zusammen. Okay. Ja. Und diese Geschichte... Ich kenne sie schon eine ganze Weile länger, aber 7 Jahre sind wir fest zusammen. Ja, und... Voriges Jahr im Sommer da in Holland ist das zum ersten Mal passiert mit der Schwiegermutter? Ja, richtig. Und das bisher einmal? Bisher einmal. Das war auf jeden Fall, das war der Hammer. Ich will das kurz mal erzählen. Da waren wir da in den Hütten. Meine Lebensgefährtin, die ist abends wieder rübergegangen. Die Kinder waren schon am Schlafen. Wir hatten 2 Hütten separate. Mhm. Die Schwiegermutter eine für sich. Manchmal war ein Kind drüber. Wir waren 2 Wochen waren wir da in dem Park. Manchmal hat sie ein Kind mit rübergenommen. Aber an den Abend waren die beiden Kinder bei uns in der Hütte. Und meine Lebensgefährtin, die ist nach ein paar Weinen, ist sie auch rübergegangen zum Schlafen. Und das war auch kein Problem. Ich saß dann da mit der Mutter. Und ja, dann haben wir uns noch ein paar Wein getrunken. Alkohol ist keine Entschuldigung, das weiß ich ganz genau. Und so viel haben wir auch nicht getrunken. Also wir wussten beide, was wir tun. Das Problem war, sie war der ausgebende Punkt. Sie hat angefangen. Sie sagte, sie macht sich frisch. Ja. Ja, und dann stand sie im Türrahmen und hat mich mitgezogen. Da waren hinten noch so 2 kleine Zimmer mit so Doppelbetten. Und sie hat mich rübergezogen und... Du hast mitgemacht. Hat nichts dran gemacht und es war gut. Hat Spaß gemacht. Aber seitdem plagt mich auch das schlechte Gewissen, das muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil jedes Mal, wenn wir da jetzt wieder... Verständlicherweise. Ja, wenn wir Als es dann vorbei war, in der Nacht, dann bist du wieder rüber gehuscht? Nein, ich bin da in der Hütte geblieben und bin vorm Fernseher später eingeschlafen. Aber das war für meine Lebensgefährtin auch kein Thema, wenn ich da sitzen bleibe oder so. Aha, also die wittert gar nichts? Nein. Die vermutet überhaupt gar nichts? Die vermutet überhaupt gar nichts. Das Problem ist, wenn wir da alle 2-3 Wochen mal sind oder sowas. Die wohnt ganz in der Nähe und die Kinder, die spielen da immer auf dem Bauernhof schön. Also es knistert und ich könnte mir vorstellen, dass es jederzeit wieder passieren kann. Wie erklärst du dir, dass es bisher noch nicht passiert ist? Wenn du es schön fandest und wahrscheinlich fand sie das auch gut, die Schwiegermutter. Ja, nee, weil wir an den Abend haben wir haben noch beide gesagt, das hätte nicht passieren dürfen. Es ist einmalig. Mhm. Aber sie zieht mich mit dem Blick manchmal auch schon so aus, wenn ich da bin. Und irgendwann platzt ja die Bombe. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt mit umgehen soll. Wie ist denn deine Beziehung zu deiner Freundin, deiner Partnerin? Ja, auch sehr gut. Die ist nicht schlecht, die Beziehung. Und der Sex ist auch noch gut? Ja, der ist auch noch gut. Also, da nimmt die sich von ihrer Mutter auch nichts. Dann frage ich mich natürlich wirklich, wenn du sagst, der Alkohol spielt gar nicht so eine große Rolle, wie das passieren konnte. Da sind doch alle Barrieren eigentlich aktiviert in einem, dass man das nicht macht. Das macht man nun wirklich nicht. Das ist ja noch viel schlimmer, finde ich, als ein übliches Fremdgehen. Ja, richtig. Viel schlimmer. Die Mutter hat mich verführt. Ja gut, aber Gott, bist du 14? Oder 15? Nein, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich habe mich drauf eingelassen. Ja. Ich finde es von deiner Seite aus sehr schlimm, dass du es gemacht hast. Und ich finde es fast noch schlimmer von Seiten der Mutter. Ja. Es ist ihre Tochter. Und sie nimmt ihrem Tochter den Kerl weg. Das ist schäbig, ist das, finde ich. Ja. Wirklich. Ich sag, wir sind auch immer schon so per Du gewesen, locker, flockig, sie ist echt eine jung gebliebene Mutter. Ja gut, da ist nichts gegen einzuwenden, dass man ein gutes Verhältnis miteinander hat. Das ist ja alles wunderbar. Aber das ist so eine Tabuzone, die ist einfach unantastbar, weil man alles kaputt macht. Ich weiß es ja. Wenn das rauskommt, zerstört sich alles. Ja. Sie ist ja auch noch verheiratet seit 20 Jahren. Ich dachte, die wäre solo. Das heißt, nein. Da gibt es ja so einen Schwiegervater. Ja, der musste ja auf dem Hof bleiben da. Ach so, der war dann also natürlich nicht mit in der Hütte. Der war natürlich nicht mit. Ne? Ach du lieber Gott. Ja, ach, heftig, du. Ne? Ja. Aber du erzählst trotzdem so lockerflockig. Es war scharf und es britzelt und es könnte wieder passieren. Wieso hast du denn nicht eine klare Haltung, dass das niemals wieder passieren darf? Ja, ich weiß es nicht. Also, ja. Da ist es passiert und ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich da jetzt einen Lauten schieben? Ich kann ja jetzt keinen Lauten schieben. Dann was denn? Die Beziehung geht dann kaputt, meine auf jeden Fall, mit Sicherheit. Also wenn du es erzählen würdest, meinst du? Ja. Ja. Ich glaube wohl. Aber wie ist denn deine Position und deine Haltung? Was denkst du dir, wie du dich verhalten wirst? Bis jetzt habe ich mich so verhalten, dass es einmalig ein Ausrutscher war. Ganz einfach. Aber irgendwie liegt's ja schon spannend in der Luft, ne? Ja, sie guckt mich immer so komisch. Ich weiß es nicht. So, wenn sie jetzt nochmal in irgendeiner besonderen Situation... Nein, dann würde ich ihr sagen, nein. Ehrlich jetzt. Nein. Habt ihr denn mal eigentlich darüber gesprochen, was da passiert ist? Nee. Nicht offen. Nee. Aber wenn wir uns so unterhalten und im Kreis sitzen, also Andeutungen kommen dann wohl. Ja, du hast ja auch einen netten Freund da. Und aber dann guckt man sich immer an und denkt, boah, jetzt bitte sag nichts, ne? Also sie hat mich auch irgendwie in der Hand, ne? Aber die würde sich ja selber alles kaputt machen, also davon mal abgesehen. Ihr macht euch beide alles kaputt. Und der Schimmelschmerz für deine Freundin, das finde ich ganz, tut mir total leid für die. Wie lange soll man das denn geheim halten? Tacheles reden und alles im Arsch ist auch scheiße. Aber es weiß sonst niemand jetzt, bis heute. Bis jetzt hier 1 Million Menschen, ne? Ja. Weiß es sonst niemand. Ja. Warum hast du dich denn überhaupt dazu geäußert hier jetzt bei mir? Warum hast du dazu angerufen, wohl wissend, dass vielleicht sogar deine Stimme erkannt werden könnte? Ah, nein, das glaube ich nicht. Mein Name, mein Alter, nein. Du und wenn, ja, ne. Ich meine, es kann passieren. Also die Lebensgefährten ist jetzt am Arbeiten. Und du meinst alle anderen gravierenden oder relevanten Leute, die schlafen jetzt schon. Wenn du dich da bloß nicht täuschst. Ich weiß nicht, Heiko, das ist schon eine üble Geschichte. Also wenn die Gefahr besteht, dass das über andere an deine Freundin herangetragen wird, ist das eine noch größere Katastrophe, als wenn es gebeichtet würde. Ja, dann beichte ich ihr das morgen, Domian, oder was? Naja, ich meine, das ist jetzt alles eine schwierige, das kann man jetzt nicht so schnell entscheiden. Einerseits würde ich fast... Soll ich der Mutter sagen? Sie soll es ihr sagen oder ich? Soll ich die unter Druck setzen? Nein, langsam jetzt. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal sagen, eigentlich, wenn so etwas Schlimmes passiert ist und man fest entschlossen ist, dass das nie wieder passieren wird. Ja, richtig. Ist es vielleicht gar nicht so falsch, den großen Mantel des Schweigens darüber zu legen und nie wieder darüber zu sprechen und nicht unnötige Gefühle zu verletzen? Ja, man wird auch älter. Es gibt auch irgendwann mal Streit in der Familie. Und wenn dann die Bombe platzt, was passiert denn dann? Ja. Genau. So, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass es vielleicht doch irgendwie anders mitbekommt und es an deine Freundin heranträgt. Sprich mal mit dieser Schwiegermutter zuerst, wie ihr euch verhalten sollt, was sie denkt. Und wenn du ein schlechtes Gewissen hast und du dich dabei besser fühlst, wenn du es sagst, dann musst du das mit der Schwiegermutter besprechen. Und dann wäre in der schlimmsten Variante, müsst ihr zusammen mit deiner Freundin darüber sprechen. Das wäre für deine Freundin die allerschlimmste Variante. Ja, auf jeden Fall. Da könnte ich, glaube ich, auch mit der Schwiegermutter nicht zusammen mit ihr darüber reden, wenn wir am Tisch sind. Nee, müsste ich ihr das schon selber sagen. Oder so. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Tochter und Mutter? Ja, auch perfekt, super. Also perfekt. Eine bessere Mama könnte sie nicht haben. Sie unterstützt sie mit allen und also das läuft alles perfekt. Ne? Ich finde, dass sie nicht die beste Mama ist, wenn sie sowas macht. Weißt du? Ja. Ich weiß jetzt, was du meinst. Auf die Sache bezogen, ich dachte, auf die Sache, allgemein. Ja, gut, aber die Sache kann man, die ist nicht gering zu schätzen. Heiko, ich sage dir nochmal, wenn du auch denkst, dass das vielleicht jetzt niemand hört, der dich erkennt. Ich weiß das nicht genau. Die Gefahr ist da, dass du erkannt wirst. Ja. So. Und aufgrund dieser Gefahr halte ich es fast für das Klügste zu beichten. Wenn diese Gefahr nicht bestünde, würde ich dir sagen, komm, schweig für immer, nimm es mit ins Grab. Aber aufgrund dieser Gefahr, finde ich, müsste man selbst in die Offensive gehen. Also erstmal mit meiner Lebensgefährtin, erstmal mit der Schwiegermutter sprechen. Ja, das würde ich sagen. Dass wir ihr das sagen müssen. Ja, finde ich schon. Ja. Ja, werde ich das tun. Rede mit der Schwiegermutter. Ja, mit der kann man auch gut reden. Ja, okay, das macht. Ihr habt ja bisher versäumt, darüber zu reden. Rede so schnell wie möglich mit ihr darüber. Sag ihr, dass dir das auch zu schaffen macht. Vielleicht macht es ihr ja auch zu schaffen, man weiß es nicht. Ja. Und dann sucht nach einer eurer Familie adäquaten Lösung, wie das weiter zu handeln ist. Also das ist der erste wichtige Schritt, red mit ihr. Okay? Ja, mach ich. Sprich mit ihr. Mann, viel Glück, Heiko. Ja, ist eine schöne Sache, ne? Ja. Eine schlimme Sache. Ja. So, was passiert? Ja, dürfte nicht passieren. Ich kenne deine Sendung auch und weiß, was da alle immer geredet wird. Ja. Also, du sprichst mit der Schwiegermutter. Ja. Alles Gute. Mach ich. Und viel Glück. Ja, alles klar, Domian. Tschüss. Ciao. Ja, schönen Abend. Tschüss. Ihr Lieben, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, wir sind morgen zwar präsent, aber ausschließlich im Radio bei 1 Live, nicht im WDR-Fernsehen. Aber wir sind morgen da. So, 1:23, das ist Marco-Zeit. Marco ist 33. Guten Morgen, Marco. Hallo, Hallo, Daniel. Marco. Hallo. Sprich mit Daniel? Mit Daniel? Nee. Mit Damian? Mit Domian sprichst du, ja. Entschuldigung. Ja. Ja, Domian, ja, endlich mal bin ich durchgekommen. Ja. Ich wollte immer mit dir persönlich sprechen und heute wurde ich überfallen. Du wurdest überfallen? Wie? Ja. Entschuldige, ich lache jetzt gerade. Du wurdest wirklich überfallen? Ja, heute Morgen. Wo? Erzähl mal, wie und wo? Ich arbeite ab und zu mal im Kiosk. Mhm. Mein Freund hat mich angerufen, hat zu mir gefragt, ob ich für ihn einspringen kann. Er hätte Sachen zu tun und da habe ich zugestimmt und und dann war ich im Kiosk und um 8 Uhr. Mhm. 8 Uhr morgen und eine Stunde danach war ein maskierter Mann, musste das ganze Geld rausrücken. Ist das ein Kiosk, wo man reingeht oder stehen die Leute an der Straße? Du hast so an der Straße. Man kann auch rein, aber das ist an der Straße. Und kam der Verbrecher rein? Der Verbrecher kam rein. Ah, nee, der war von außen. Also von außen. Ja, maskiert. Maskiert, ja. Cappy, maskiert. Und hat er eine Waffe? Er hat eine Waffe, wahrscheinlich eine Schreckschusspistole, aber ich war so geschockt, also ich war so unter Schock. Was hat er gesagt? Ja, Geld her, ne? Das rückt die Kohle raus. Mhm. Und muss ich das ganze Geld rausrücken dann. Wie 300 viel? Euro. 300 Euro. Und dann hast du das Geld hingelegt und dann? Ja, ich habe ihm das Geld hingelegt, ja, und dann, ich hatte Angst. Ich wusste nicht mal weiter. Ja, klar, ist auch verständlich. Hätte jeder Angst von uns. Also, das war so, man denkt dann in den Film, man würde das machen, dies machen, aber ist nicht. Okay, der hat das Geld genommen. Hat er es schnell genommen? Hat er es eingesteckt? Erzähl mal, wie lief das? Also, ich habe die Kasse schnell aufgemacht, und das war das Geld noch von vorgestern. Von vorgestern normalerweise, also mein Freund nimmt das eigentlich auch immer mit. Man fragt dann, also die meisten Überfälle sind ja eigentlich immer am Freitag, ne? Wo das Ertrag viel ist, ne, denke ich mir mal. Und das war am Morgen, ich war auch so geschockt, ich hätte nie gedacht, ich hab Kaffee getrunken und dann plötzlich hängt da jemand. Ich dachte, wer ist das, ne? Maskierter Mann, warum ist er maskiert? Bei der Kälte dachte ich mir, vielleicht hat er Asthma oder so. So, er hat das Geld genommen. Ja. Hat das in der Hand gehalten oder direkt sich in die Taschen gesteckt? Ja. Was ja? Hat schnell das Geld genommen und dann ist abgehauen. Hat es in der Hand gehalten, das Geld, und ist abgehauen. Wie, ja, genau. Das war ja auch nur, also 50-Euro-Schein und dann war er weg. Was hast du dann gemacht? Ja, ich habe sofort meinen Freund angerufen. Deinem Freund gehört dieser Kiosk? Ja. Ja. Und dann? Ja, aber dann war er sofort da, der war auch blass. Also. Habt ihr nicht die Polizei benachrichtigt? Die kam später. Ja. So. Ja, aber ich glaube, das war den Täter kriegen sie, glaube ich, nicht, weil das war, glaube ich, ein Junkie oder so. Wie sprach der denn? Hatte der eine Besonderheit in der Sprache? Nee, gar nichts. Also kein Akzent, nichts. Gar nichts. Und für dich auch nicht erkennbar, diese Person? Gar nichts. Also könnte jeder gewesen sein. Mhm. Was sagt die Polizei? Welche Chancen auf Klärung der Fall? Nee, die haben nichts gesagt. Nur Täterbeschreibung, das war's also. Mhm. Ich habe nicht an das Geld gedacht. Ich war so geschockt. Ich dachte mir mal, vielleicht schießt er mich an oder so. Mhm. Glaubt die Polizei, dass das eine Schreckschusspistole war? Nee, die haben nichts gesagt. Also ich gehe mal davon aus. Also. Mhm. Nur riskieren will man das ja auch nicht, ne? Bitte? Man möchte auch nichts riskieren, ne? Nee, natürlich nicht. Ja, natürlich ist es richtig, das sofort auszuhändigen, das Geld für. Er riskiert seine Gesundheit oder sein Leben für ein paar hundert Euro. Das ist ja völlig klar. Das ist euer Laden oder der Laden deines Freundes. Ist der gegen sowas eigentlich versichert? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Also. Das heißt, das ist jetzt ein richtiger Verlust. Bis ein Kiosk 300 Euro einnimmt, da muss man schon viel Kleinkram verkaufen. Ja, eigentlich schon. Für den Kiosk ist es viel. Ne? 300 Euro ist sehr viel. Ja, aber es war auch dumm von ihm, dass er das von Freitag verwahrt hatte in dem Kiosk. Ja. Oder von Samstag. Ja, also vom Vortag, ne? Ja, vom Vortag. Also auch so von Sonntag. Ja, Sonntag hat er auch. Ja. Ja, verstehe. Mhm. So, was ist das jetzt für ein Gefühl für dich? Du hast das heute Morgen erlebt. Wie geht's dir? Ich bin geschockt. Ich bin immer noch geschockt. Mhm. Ich glaube, ich muss zum Psychologen oder so. Wie ging's denn dann weiter? Dann kam dein Freund wahrscheinlich irgendwann vorbei. Ja, er kam vorbei und ich bin dann gleich nach Hause. Ich war in Schockstarre, also. Mhm. Immer noch. Du bist dann heute das auch... Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das ist so. Also. Nee, das hört sich nicht komisch an. Das ist ja durchaus verständlich. Du bist dann heute nicht nochmal in den Kiosk gegangen? Nee, ja, da hat er kurz angerufen. Mhm. Aber du bist nicht hingegangen? Nee, ich bin nicht hingegangen. Ich bin dann gleich nach Hause und dann... Ja. Wie willst du weiter jetzt vorgehen? Willst du morgen in den Kiosk gehen? Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin immer noch in Schockstarre, da sind so viele Stunden her und ich bin immer noch auf 180. Mhm. Ich glaube, dass es ganz gut wäre, wenn du möglichst schnell wieder dorthin gehst, um so eine Normalität wieder in dein Leben zu bekommen. Ich glaube, je länger du Abstand hältst von dem Kiosk, desto schlimmer wird es. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Wenn das irgendwie vertretbar ist für dich, ist das, glaube ich, ein gutes Vorgehen. Brauche ich noch einen Psychologen oder so dafür? Oder was meinst du? Na, also da würde ich gerne noch meine Fachmeinung hier dazu ziehen von meiner Psychologin. Nee, generell, wo muss man dann zum Psychologen da irgendwie, wenn sowas ist? Oder? Marco, das ist eine Persönlichkeitsfrage. Es gibt Menschen, die können das für sich selbst irgendwie verarbeiten und hinkriegen und wieder biegen. Und manche, die brauchen wirklich von außen Hilfe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, was du für ein Typ bist. Du kannst das ja noch bis morgen mal beobachten. Wenn es dir morgen immer noch so schlecht geht, kannst du ja mal für 1 oder 2 oder 3 Stunden in eine Beratungsstelle gehen und dir da eine Hilfe holen. Und was meinst du, wie wäre das bei dir, wenn das bei dir sowas wäre? Ist schwer zu sagen, weil das, wenn man das noch nicht erlebt hat, ist das so schwer zu abstrahieren. Aber ich glaube, also ich wäre wohl so ein Typ, der so schnell wie möglich wieder dann sich dem aussetzen würde wollen, wo das passiert ist. Ach so. Das zerstört nämlich die Angst davor. Okay. Aber wie gesagt, da kann man nicht für andere Leute sprechen. Lassen wir mal noch die Meinung von der Anna hören. Bist du einverstanden? Ja, okay. Könnte ich noch 2 Autogrammkarten kriegen? Gerne. Dann sagst du der Anna deine Anschrift, okay? Alles klar. Wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, danke. Alles Gute und viel Glück. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, unter der ihr uns hier kostenfrei erreicht. Oder hier. Und hier ist Hans und der Hans ist 54. Guten Morgen, Hans. Ja, guten Morgen. Hallo Hans, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um das Thema COPD. Ich bin COPD-erkrankt. Ich weiß nicht, wer weiß, was das ist. Eine sehr schwere Lungenerkrankung. Ja, genau. Mhm. So, und die ist 2010 bei mir festgestellt worden. Ja. So, und ich muss dazu sagen, ich wusste schon, dass ich das habe, weil mein Papa hatte das auch. Warst du früher starker Raucher? Ja. Es gibt oftmals einen Zusammenhang zwischen dieser Erkrankung und dem Rauchen. Genau. Man sagt, es kommt vom Rauchen und teilweise auch wird vererbt, sag ich mal so. Mhm. Ja, das haben mir die Ärzte damals gesagt. Wie weit ist die Erkrankung heute, 2015, fortgeschritten? Also ich habe noch 20-25% Lungenvolumen, je nach Wetter. Das ist also ein Viertel von 100. Mhm. So, und mein Sohn, der ist 25. Ja. Der hat sich testen lassen, ob er es auch hat. Und er hat das auch schon in sich drin. Ah, das kann man testen, obwohl man das noch gar nicht bemerkt. Aber man kann es schon testen. Ja, also das ist so, das schläft, sagen die Ärzte. Und das kann ausbrechen, das muss nicht ausbrechen. Mhm. Kann man denn, wenn man das frühzeitig erkennt, da irgendwie gegenwirken? Ja, das Einzige, was geht, sofort aufhören mit dem Rauchen. Raucht denn dein Sohn auch? Ja, der raucht gar nicht mehr. Ja. Der hat damit sofort aufgehört. Das ist sehr schlau. Ja, klar. Das heißt, wenn er so früh aufgehört hat zu rauchen, besteht die Chance, dass die Erkrankung gar nicht ausbricht? Dass sie gar nicht ausbricht, genau. Das haben die Ärzte gesagt. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Aber bei dir klingt es ja schon eher dramatisch. Ja, du hörst es, glaube ich, auch so, wie ich atme. Ich weiß es nicht. Na, es geht noch. Ich hab's schon. Es geht noch, okay. Ja, es geht noch. Hast du so ein ständiges Sauerstoffgerät bei dir? Nee, das habe ich noch nicht. Ich habe jede Menge an Medikamenten und Sprays hier liegen. Mhm. Na, und ja, das Problem ist, weil das so belastend ist, ich kann nicht mehr einkaufen gehen richtig, ich kann nicht staubsaugen. Also man merkt richtig bei mir so, ich war früher im Sport. Mhm. Ja, du kannst so das nicht machen, weil das so anstrengend für dich ist. Geht gar nicht mehr. Mhm. Also ich habe Kitesurfen gemacht und Segeln und das heißt, solche Sachen. Das heißt, das Leben ist ganz, ganz radikal eingeschränkt jetzt. Ganz genau das ist es, ja. Lebst du alleine? Ich lebe im Moment alleine, klar. Mhm. Aber meine 2 Kinder kommen regelmäßig zu Besuch. Mhm. Wie schnell schreitet denn diese Erkrankung fort? Das kommt in Schüben, wenn ich was so sagen darf. Und man kann medikamentös vielleicht ein bisschen dagegen halten, aber ja, therapieren kann man es nicht. Nein, das ist einfach tödlich. Mhm. So, und mein Problem ist das, ich habe ja gesehen, wie mein Papa gestorben ist an dieser COPD-Geschichte. So, und ich würde mir wünschen, dass ich selber entscheiden könnte, wann ich nicht mehr möchte. Wie ist denn dein Papa gestorben? Ja, jämmerlicher Luftnot, einfach erstickt. Erstickt. Warst du dabei? Nein, aber ich habe ihn die ganzen Tage, bevor das passiert ist, so die letzten Monate, sagen wir so, ganz oft besucht. Mhm. Weil das so rapide bergab ging. Mhm. Und eines Tages ist er morgens einfach nur aufgestanden, ist auf Toilette gegangen, ist umgefallen und hat dann erstmal einen keine Luft, dadurch, dass die Luft nicht mehr da war, ne? Mhm. Ist er umgefallen und dann ins Koma gefallen, hat dann 24 Stunden noch an so einer Maschine gesessen, im Krankenhaus. Und dann ist er gestorben. Dann ist er gestorben, genau. Jetzt sagst du, du würdest gerne selbst bestimmen, wann du stirbst, genau, damit du nicht jämmerlich ersticken musst. Genau, das ist das Ding, was ich eigentlich gerne würde. Selbstbestimmen heißt, dass du würdest gerne eine Form der aktiven Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Ja, eigentlich schon. Und das ist das Problem. In Deutschland geht das ja nicht. In Deutschland geht es leider nicht, leider noch nicht. Vielleicht wird es sich ein bisschen verändern. Wann wäre denn für dich der Zeitpunkt gekommen? Das ist ja schwer, das jetzt so abstrakt wahrscheinlich zu sagen, wo du denkst, jetzt kann ich nicht mehr. Das kann ich so gar nicht sagen. Weil im Moment geht es noch, weil ich mache nicht viel, ich bewege mich nicht viel. Und wenn ich mich eigentlich bewege, geht das noch. Aber das andere ist die Psyche. Das nervt einfach. Man kann nicht mehr das machen, was man möchte. Man ist nicht mehr der Mensch, der man mal war. In welchem Jahr ist dein Vater gestorben? 99. Nun hat die Medizin ja seitdem sich rapide weiterentwickelt. Müssen OPC-Erkrankte ersticken? Oder gibt es mittlerweile vielleicht auch schon Medikamente, die man in der Endphase, in der finalen Phase der Erkrankung geben kann? Bist du sicher? Hast du dich erkundigt? Ja, klar. Weil ich habe auch versucht, an so einer Studie von der Uniklinik in Kiel dann teilzunehmen. Da gab es dann auch. Da gibt's nichts. Das ist ja das Nervige. Also das, was mein persönliches Ding ist, wo ich sage, scheiße, doof, Mist. Also ich weiß von anderen Krankheitsverläufen in der Palliativmedizin, dass die meisten, also bei anderen Krankheitsverläufen, keine Angst haben müssen, mehr zu ersticken, dass man das durch bestimmte Morphiumpräparate so medikamentieren kann, dass der Mensch einfach einschläft. Das ist in deinem Fall nicht so? Das weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Würde ich mich an deiner Stelle mal sehr schlau machen. Vielleicht auch mal mit einem Palliativmediziner sprechen. Vielleicht kann der die Angst nehmen. Denn die Angst treibt ja die Krankheit noch voran, psychisch zumindest. Ja, klar, weil ich bin psychisch so belastet, dass ich da auch schon Medikamente nehme. Genau. Das heißt, wenn du dann noch aufgeklärter wärst, dann hättest du vielleicht ein Medikament, so ein Notmedikament zu Hause liegen, das du im ganz schlimmen Fall nehmen kannst, das dich komplett beruhigt oder... Ich habe solche Medikamente. Also ich sag mal so, ich nehme auch Medikamente gegen diese Angstgeschichte und alles. Ne? Aber das ist ja nicht das Ding. Das Ding ist ja einfach das, dass ich merke, wenn ich aufstehe morgens, je nachdem wie es mir geht, dann geht es Tage, da geht es gut. Da kann ich auch nochmal Auto fahren und traue mich auch einkaufen zu gehen. Ne? Und ansonsten muss ich meine Tochter anrufen, die fährt dann mit mir einkaufen, weil ich das einfach körperlich nicht hinkriege, um die Sache in die Wohnung zu tragen. Ne? Nun ist das ja, das ist ja. Ja, das ist ja leider eine verbreitete Erkrankung. Hast du dich im Netz mal ein bisschen schlau gemacht, in Foren, Selbsthilfegruppen, dass man sich mit anderen Betroffenen mal austauscht? Gehe ich auch schon hin. Gehst du schon hin? Natürlich. Ich bin in so einer Selbsthilfegruppe. Und bringt dir das was? Teilweise ja und teilweise nein. Warum nein? Ja, weil ich dieses Leid, wenn die anderen das erzählen. Das kommt mir ganz negativ darüber. Ja, das drückt mich. Das zieht dich dann vielleicht noch mehr runter. Ja, genau, das zieht mich noch mehr runter. Das ist das Problem. Geht denn dein Wunsch nach dem Freitod so weit, dass du schon mal darüber nachgedacht hast? Ja, gegebenenfalls. Habe ich schon mal gehabt. Lass mich mal fertig fragen. Geht der Wunsch so weit, dass du darüber nachgedacht hast, in die Schweiz zu fahren und dort das in Anspruch zu nehmen? Nee, habe ich noch nicht. Ah. Also aber du hast mir gerade vorgegriffen, du hast einen anderen Gedanken gehabt. Nämlich welchen? Ja, ich habe das schon mal gehabt. Und zwar jetzt im Oktober letzten Jahres. Da habe ich eine schwere Lungenentzündung gekriegt. Und da war es so schlimm mit dem Atmen, dass ich mir gewünscht habe, dass ich einfach einschlafe. Und dieser Wunsch war verbunden mit der Überlegung, dir das Leben zu nehmen? Genau. Hans, ich rate dir wirklich dringend mal, Kontakt zu einem Palliativmediziner einer medizinischen Station aufzunehmen. Wenn, dann kriegst du da sicherlich eine gute Information, die dir vielleicht etwas die Angst nehmen kann. Das rate ich dir dringend. Da kannst du auf keinen Fall irgendwas falsch machen. Da kannst du nur profitieren von. Ich weiß nicht, ob du wohnst in einer größeren Stadt? Wo ich das, also... Wo wohnst du? Naja, Flensburg. Flensburg, ja, okay. Ja, ja, da wird es, da gibt es natürlich entsprechende Stationen. Nee, bei Flensburg nicht, eher in Kiel. Oder in Kiel, das ist ja auch nicht so weit weg. Nee, genau. Genau. Also das rate ich dir dringend. Ansonsten, vielleicht hat der eine oder andere Betroffene noch eine Idee. Ja. Das werden wir gerne an dich weiterreichen dann. Das denn nicht. Das kann ich dir versprechen, Hans. Ansonsten wünsche ich dir natürlich von Herzen, dass es noch eine ganze, ganze lange Zeit stabil bleibt und du, wenn auch auf einem kleinen, geringen Level, deine Sachen machen kannst und dein Leben noch leben kannst. Ja. Wenn du jetzt so dein Leben Revue passieren lässt, ärgerst du dich oder hast du ein schlechtes Gewissen, dass du so viel geraucht hast? Wie bitte? Hast du ein schlechtes Gewissen, dass du so viel geraucht hast? Im Nachhinein ja. Wie viel hast du denn geraucht? Früher 2 Schachteln am Tag. Ja. Na? Und dazu habe ich ja noch auch selber Drogen genommen, gekifft, Cannabis. Das ist auch nicht so wenig. Alles Gift für die Erkrankung, das ist völlig klar. Also Hans, wir machen das so. Du versuchst Kontakt aufzunehmen, wie gerade besprochen. Und wenn wir noch einen guten Tipp für dich haben, reichen wir es gerne an dich weiter, okay? Und das ist lieb. Das machen wir gerne. Alles Gute von Herzen, ja, super. Hans. Und dann wünsche ich dir weiter viel Spaß bei deiner Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Alles Gute. Und sag nochmal Dankeschön, dass ich auch dran kam. Sehr, sehr gerne. Ja, tschüss. Ich hab's ein paar Mal versucht. Okay, ciao. Danke. Tschüss. Hier ist Vanessa. Vanessa ist 19. Guten Morgen, Vanessa. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Vanessa. Um was geht's? Bei mir geht um Folgendes. Mein Bruder hat vor circa 5 Jahren eine Lebertransplantation gehabt. Wie alt ist er? Mein Bruder ist jetzt 26. Oh je. So früh hat er schon eine so schwere Erkrankung gehabt? Ja. Warum? Wahrscheinlich erblich bedingt. Wir wissen es nicht genau. Wahrscheinlich durch irgendwie Vorfahren von Anutuk. Also von sehr früher. Genau, man weiß es nicht genau. Wir wissen jetzt keinen im Umfeld, wo wir sagen könnten, der hatte das mal. Ah ja, okay. So, er ist damals, da ist das Ganze mal das erste Mal aufgetreten, also was in der Leber ist, ist er rückwärts vom Stuhl geklappt mit epileptischem Anfall. Dann hat er eine Zeit lang Cortison bekommen, hatte total gelbe Augen, total gelbe Haut. Trotz des hohen Cortisons. Dann, was danach passiert ist, weiß ich ganz genau. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich war halt gerade 14, als das dann passiert ist. Und das weißt du ganz genau oder weißt du nicht ganz genau? Was? Was dann passiert ist? Ich weiß nur nicht ganz genau, was passiert ist in der Zeit zwischen dieser Phase, wo er dann gerade in der Vergiftung lag. Ja. Und als er einen epileptischen Anfall hatte. Okay. Die Zeit, die weiß ich nicht genau, was da ärztlich geschehen ist. Er ist auf jeden Fall, lag er mit Vergiftungserscheinungen zu Hause. Er konnte immer gut Mathe, er war immer relativ gut in der Schule und konnte nicht mehr 3x7 rechnen. Daher haben wir ihn hinterher nochmal ins Krankenhaus, ist er nochmal gekommen. Ja. Dann wurde er nach Essen geflogen, zur Transplantation, weil eine Leber für ihn in Aufsicht war. Ja. Doch dies war ein Blindalarm. Das war ein Blindalarm, was heißt das? Die Leber hat nicht gepasst. Ach so. Dann ist er natürlich wieder nach Aachen zurück, ins Klinikum. Dort haben sie weiter ihn unter Beobachtung gehalten. Dann, ich glaube, so noch nicht mal einen Monat später, also ein paar Wochen später, ist er nochmal hingeflogen. Und dann hat es aber gepasst. Er wäre, wenn er nicht transplantiert worden wäre, wäre er gestorben. So, das war vor 5 Jahren. Genau. Wie geht's ihm denn heute? Heute geht's ihm super. Er nimmt seine Medikamente, er kann Alkohol trinken zwischendurch mal ein Glas. Er darf natürlich nicht übertreiben. Aber ein Glas Bier in keine Ahnung wie viele Wochen darf er auch mal trinken. Ist jetzt nicht komplett tabu. Sollte halt nur nicht übertreiben. Kann er ein normales Leben so führen dann? Genau. Ja. Ganz normal. Wie jeder andere Mensch auch. Das ist ja eine schöne Geschichte. Ich hoffe, dass jetzt nichts Negatives mehr kommt. Nee, das hoffe ich auch. Also ich hoffe, du wolltest mal seine positive Geschichte erzählen. Genau, und ich wollte halt sagen, dass ich nach dieser Aktion, wie gesagt habe, ich mache einen Organspendeausweis, was ich vorher nie wollte. Ja, sehr gute Idee. Und das möchte ich auch mal an alle anderen hier sagen. Ja. Ja, dein Bruder ist das beste Beispiel. Dein Bruder wäre heute tot, wenn ich irgendein Mensch sein Organ gespendet hätte. Genau. Ja, finde ich sehr gut. Warum wolltest du das vorher nie machen? Ich weiß nicht, ich habe immer gesagt, warum soll ich meine Organe abgeben? Na gut, du warst auch noch sehr jung und hast das vielleicht nicht so richtig kapiert. Das kann auch sein. Mhm. Denn da muss man ja schon sich ein bisschen mit beschäftigen. Und vor allen Dingen, wenn man dann so einen Fall in der Familie hat, wird das ja ganz, ganz sonnenklar. Ja. Dein Bruder weiß aber nicht, von wem das Organ kommt. Nein. Gar nichts. Das ist ganz geheim. Du hast bestimmt mit ihm darüber gesprochen, was das so für ein Gefühl für ihn ist, von einem fremden Menschen ein fremdes Körperteil in seinem Körper zu haben. Das ist für mich, ich kann nicht sagen, ich habe dabei kein anderes Gefühl. Mhm. Es ist für mich mein Bruder, ist und bleibt mein Bruder. Ja, ja, für dich ist mir schon klar. Aber hat er da mal was drüber gesagt, dass er das... Er sagt, er hat in der Hinsicht sich nicht geäußert, sagen wir es so. Mhm. Wie lange kann dieses Organ halten? Da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube so, also ich weiß nicht, wie alt der Mensch war, eigentlich so ein normales Leben lang. So lange? Bis er halt also irgendwann stirbt. Ah ja, so lange ist das möglich. Oder bis halt die Leber irgendwie abgestoßen wird vom Körper. Mhm. Wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ja, okay, dann wäre es natürlich dramatisch und dann ging alles wieder von vorne los. Genau. Ja. So, dann hat dich dieses Schicksal deines Bruders dazu bewogen, einen Organspendeausweis dir zu besorgen, den auch immer bei dir zu tragen, den muss man ja bei sich haben. Ja. Und redest du so auch mit Gleichaltrigen über dieses Thema? Mit Gleichaltrigen jetzt nicht so, weil das ist jetzt nicht so unser Thema, wo wir die ganze Zeit drüber sprechen würden. Mhm. Aber ich sag mal so, wenn wir da irgendwie mal auf das Thema kommen, dann sage ich auch, ja, ich habe einen Organspendeausweis, weil ich mache mir jetzt ich muss wohl zugeben, ich habe noch keinen. Du hast noch keinen? Nein, noch nicht. Ja, dann wirst du aber höchste Eisenbahn. Ja, ich will es immer wieder machen. Ja, da höre mal, das ist 5 Jahre her. Ja, ich weiß. Also, ich weiß davon ausgegangen, dass du schon seit vielen Jahren damit rumläufst. Nee, noch habe ich ihn nicht, aber ich hole ihn mir jetzt. Ich habe jetzt schon beantragt. Warum so zögerlich? Ich weiß es nicht. Doch, irgendwie eine Angst? Nein, überhaupt nicht. Trägheit. Ich habe immer gesagt, ja, mache ich, morgen. Ah ja, man verschiebt es immer so ein bisschen. Ja. Liebe Vanessa, ich danke dir für den Anruf. Ich finde das immer wieder ein gutes Thema. Das kann man gar nicht oft genug sagen, dass wir alle so einen Ausweis bei uns tragen sollten. Ja. Für den schlimmen Fall, wo wir nicht mehr zu retten sind, können wir ja mit unseren Organen eventuell noch anderen Menschen das Leben retten und viele Lebensjahre schenken. Das ist ja natürlich eine gute Sache. Genau so ist es. Ich danke für den Anruf. Schönen Gruß an deinen Bruder. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss, ciao. Hier ist Andreas. Andreas ist 46. Guten Morgen, Andreas. Hallo, Domian. Hallo, Andreas. Um was geht's bei dir? Bei mir fällt sich folgendermaßen. Ich habe eine Freundin, die derzeit unter schwersten Winterdepressionen leidet. Mhm. Ist vorbelastet depressionsmäßig. Ja, hat vor 8 Jahren Suizid hinter sich, oder einen Suizidversuch hinter sich gehabt, hat 2 Langzeitaufenthalte in der Tagesklinik hinter sich. Mhm. Und ja, jetzt ist gerade so die Situation, sie hängt gerade so in diesem Winterblues und ich habe keine Möglichkeit, irgendwie an sie ranzukommen. Und das ist dann für mich gerade... Ist das denn wirklich eine reine Winterdepression? Oder zieht sich das schon doch durchs Jahr und jetzt ist es besonders schlimm? Es zieht sich, es sind immer, ich sag mal, das ist wie so eine Sinuswelle. Ja, es geht immer rauf, es geht immer runter und jetzt kommt, ja klar, situationsbedingt, es regnet, man kann nicht raus, es ist kalt, man kann sich nicht bewegen, man kann keinen Sport machen. Wenig man Licht. Bitte? Wenig Licht. Genau. Mhm. Ja, dann ist eben halt, ich habe auch schon zu ihr gesagt, so von wegen, mach eine Tageslichttherapie. So, das hat sie alles schon hinter sich, bringt nichts, sagt sie. Mhm. Ja. Und das sind so Sachen irgendwie, ich hänge da gerade voll neben der Spur, ich weiß überhaupt nicht, wie ich da an sie rankommen soll. Wie ist sie denn so drauf? Wie zeigt sie sich? Wie äußert sie sich? Wie verhält sie sich jetzt hier in der Depression? Lethargisch. Wir sind beide alleinerziehend. Mhm. Ihr seid beide alleinerziehend? Das heißt, jeder hat ein Kind von einem anderen Partner, oder was? Wir haben getrennte Haushalte noch. Ach so. Sie hat Kinder, ich habe Kinder. Mhm. Und, Ach so, die Kinder, die bei dir leben und Kinder, die bei ihr leben. Richtig, genau. genau. Ist eben halt so, dass er eben halt so von wegen, ja, ich habe meinen normalen Arbeitsablauf, ich stehe morgens auf, gehe zur Arbeit, mache meine Arbeit, komme nach Hause, versorge meine Kinder, mache meinen Haushalt, bin dann oder versuche dann bei ihr zu sein, ja, telefonisch, wie auch immer. Im Moment ist es eben halt so, dass sie ganz einfach sagt, so, ich möchte dich gerade nicht sehen, ich brauche so ein bisschen Abstand und ich brauche meine Ruhe, ich muss mich erstmal finden. Ich verstehe. Ja. Seit wann seid ihr denn so richtig ein Paar? 2 Jahre. Ah ja. Also ich weiß, sie ist auch offen in die Beziehung damit reingegangen. Ja. Ich weiß also von Anfang an um die Situation. Und seit den 2 Jahren geht das so, dieses mehr oder weniger starke Depressionserkranktsein? Es ist immer wieder ein Auf und Ab, ja. Wie viele Kinder hat sie? Sie hat 2. Wie alt sind die? 10 und 14. Okay, da muss man sich ja doch noch gut drum kümmern. Schafft sie das denn in ihrer Liturgie? Ja. Also Haushalt, Essen kochen, sauber machen, was man alles machen muss. Diese Grundversorgung, was das allgemein oder was dieses Familienleben angeht, absolut 100%. Das kriegt sie alles hin noch. Das kriegt sie hin. Nur wenn das erledigt ist, dann hängt sie ab. Ganz genau. Naja, also da ist dann wirklich so, da sind dann so diese Phasen, ja, ich sag jetzt mal, beste Beispiel, man will was reparieren irgendwie und dann kommt man hin nachmittags nach der Arbeit. Ich bringe mich ein und besorge und mach und tu und fahre hin und dann stehe ich da und sie dann sagt dann so, ganz ehrlich, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Ja, ich habe es vergessen, ja, gut, wird dann verschoben. Ich nehme es dann hin und sag ganz einfach, okay. Aber wahrscheinlich gibt es oft solche Situationen und das macht einen ganz schön fertig als Partner. Das knabbert mich nur, richtig. Sie will dich nicht so oft sehen. Wie oft seht ihr euch so in der Woche oder im Monat zurzeit? Ich sag mal, momentan ist es so, dass wir mehr oder weniger, ja, ich sag mal, eine Wochenendbeziehung plus 2 Tage haben. Und Wochenendbeziehung heißt das, dass du dann auch bei ihr wohnst? Oder? Ich bin dann mehr oder weniger, wir sind dann von, ich sag jetzt mal, nach Freitag, nach Feierabend bis Sonntagabends oder Sonntag spätabends haben wir das Wochenende dann für uns. Ja. Ah ja. Wie alt sind deine Kinder? 15 und 18. Ah ja. Die sind schon ein bisschen weiter raus aus dem Größten. Die sind, ja, war das raus. Klar, jeder hat so auf seiner Seite seine Probleme mit den Kiddies. Die sind alle unterschiedlich, klar. Ja, aber klar. Die sind eben halt, ja. Ist denn deine Freundin, deine Partnerin noch in psychiatrischer Behandlung? Momentan nicht. Warum nicht? Das Problem dabei ist ganz einfach, dass die Suche, für was einen Psychologen angeht, so geregelt ist, du rufst an, versuchst irgendwelche Termine zu bekommen, beziehungsweise dich vorzustellen, sonstiges. Und die Aussage, die dann kommt, ja, rufen Sie in 3 Monaten an, rufen Sie in 6 Monaten an, dann können wir Ihnen sagen, wo Sie da auf der Liste stehen. Ist mir schon klar, weiß ich. Aber irgendwann sind die 3 Monate auch rum, wenn man sich mal angemeldet hat. Ja, natürlich, angemeldet hat sie sich. Nimmt sie denn Medikamente? Ja, nimmt sie auch. Aber die müssen doch von irgendeinem Arzt verschrieben und überwacht werden, was sie da nimmt. Die sind verschrieben von dieser Langzeittherapieklinik. Jetzt zur Zeit wie ich das weiß, was die mir sagt, über den Hausarzt weiter verschrieben werden, solange sie eben halt oder bis sie eben halt in diese neue Therapiegruppe reinkommt. Ja, okay, das kann ja auch so sein. Aber die Medikamente scheinen nicht richtig anzuschlagen. Sie verweigert die eigentlich. Ach so, den nimmt sie doch nicht ein. Sie sagt ganz einfach, sie versucht davon wegzukommen, weil sie die eigentlich nicht nehmen möchte. Ja, weißt du, das ist immer genau der fatale Irrtum. Dass die Leute genau denken, sie wollen davon wegkommen und dadurch wird es noch schlimmer. Genau, nur der Punkt ist ganz einfach, wenn ich sage, Schatz, nimm die Dinger doch einfach. Ja, so, du weißt doch, ja, es kann ja helfen oder wie auch immer. Ich reite mich da von einer Kutsche in eine andere. Das heißt, dich zieht die ganze Sache auch sehr mit runter. Es belastet mich, ja. Belastet dich so sehr, dass du schon manchmal an der Beziehung zweifelst? Nein, das definitiv nicht. Aber die Angst also, hat man ja, ne, dass man irgendwann vielleicht mürbe wird. Die Angst besteht darin, dass man, dass ich ganz einfach so das Gefühl habe, dass sie sich so weit abkapselt und sagt, du kannst mir da nicht weiterhelfen und ja, ich mache da jetzt einen Cut, wie auch immer. Ich meine, die Gefahr besteht wirklich und da ist auch schwer für dich dann einzugreifen, wenn sie sich so verhalten sollte. Wenn sie sagt, du kannst mir da nicht weiterhelfen, ich muss mehr für mich sein. Dann kann ich nicht eingreifen, dann stehe ich außen vor und bin raus. Ja. Da kann man. Ja, wie lange dauert das, bis sie jetzt den Termin bei einem neuen Psychologen oder Psychiater hat? Das sind jetzt noch, von dem Termin, wie ich es weiß, müsste jetzt irgendwie Anfang März, April sein, also zwei. Okay, das ist ja absehbar. Ist absehbar, ja. Ist absehbar. Klar. Und ich meine, da kann man nur hoffen, Andreas, dass sie da hingeht. Und man kann hoffen, dass das ein guter Typ ist, zu dem sie hingeht. Ich werde sie auf jeden Fall dahin treiben. Da gibt's kein Vertun. Ja, und dass die Person sie auch darauf aufmerksam macht, dass sie eine gute Medikamentierung braucht und die dann auch kontinuierlich einnehmen muss. Das kann man also nur hoffen. Ja, treib sie in Anführungszeichen, treib sie dahin. Ja, treiben in Anführungszeichen. Natürlich. Ja, in Anführungszeichen, natürlich, klar. Ja. Mehr kannst du gar nicht machen. Und du kannst signalisieren, dass du für sie da bist, aber wenn sie dich erstmal ein bisschen auf Abstand hält, wirst du das auch erstmal so akzeptieren müssen. Wir hoffen, dass es dann in die Gänge kommt. Es wird dann Frühjahr, vielleicht hilft dir das auch ein bisschen, wenn die Sonne scheint und so weiter. Das Wetter soll besser werden, die Sonne soll kommen und dann läuft dann alles wieder. Genau. Andreas, dann drücke ich die Daumen, dass deine Partnerin dann in eine gute therapeutische Behandlung kommt und dass sie gute Medikamente kriegt. Alles Gute, schöne Grüße an Sie. Ja, werde ich ausrichten und dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, und hier haben wir Daniel und Daniel ist 22. Guten Morgen. Guten Morgen. Daniel, du klingst aber weit weg. Ja, ich bin auch gerade auf der Autobahn, habe jetzt gerade angehalten. Ich habe nur versprochen, dass ich mich nochmal zurückmelde. Wir haben letztes Jahr im April mal gesprochen. Ja. Ich hatte in Frankreich diesen schweren Verkehrsunfall. Oh, ich erinnere mich gut. Mit einem Geländewagen, mit einem Porsche, glaube ich, ne? Genau. Und ich wollte jetzt nicht mal auf den aktuellen Stand bringen, was da jetzt so passiert ist. Sag doch mal ganz schnell, wie das damals abgegangen war. In ein paar Sätzen, damit alle wieder auf dem Stand der Informationen sind. Ja. Ich war in Frankreich unterwegs und war auf einer Überlandstraße unterwegs und dann kam aus einer kleinen Stadt ein Auto von rechts einfach über die Kreuzung geschossen. Ich konnte nicht mehr bremsen und habe diesen kleinen Citroën mit dem riesigen Geländewagen natürlich zerquetscht. Alle drei Insassen haben das nicht überlebt. Ja, das ist so meine Geschichte in Kurzform. Es war so, und dass du eigentlich keine Schuld hattest. Genau. So war es. Du warst doch nicht zu schnell gefahren, oder doch? Nein, ich war ein paar kmh drüber, aber das ist es war jetzt nichts, wo ich mir Vorwürfe hätte machen müssen, auch nichts Strafbares war. Aber dennoch erinnere ich mich, dass du dir damals Vorwürfe gemacht hast, weil du so einen fetten Geländewagen hattest und der letztendlich auch die Ursache war, dass die Menschen alle gestorben sind. Genau, das ist so. Ich war dann jetzt allerdings im letzten Sommer beim Gericht, das gehört halt mit dazu, und habe dann zum ersten Mal auf die Eltern getroffen. Mhm. Besonders auf die Eltern von den beiden Brüdern, also dem Fahrer und dem Beifahrer. Ja. Ja, und der aktuelle Stand ist, wir haben nach der Gerichtsverhandlung immer wieder Kontakt per E-Mail gehabt. Mhm. Der Fahrer hatte jetzt Geburtstag am 25. und ich komme jetzt gerade aus Frankreich. Ich war jetzt einen Tag da, über Nacht bei der Familie. Ach. Und wir versuchen, die haben mir keinerlei Vorwürfe gemacht, sondern sie haben mir mein Leben quasi gerettet, weil ich gedacht habe, es wird immer schlimmer. Das heißt, ich fresse mich damit rein und ich werde nie wieder vernünftig damit leben können. Aber diese Familie hat es geschafft, mir fast alle Vorwürfe, die ich mir selbst mache, komplett zu nehmen. Das ist ja eine ganz, ganz berührende und beeindruckende Geschichte, Daniel, dass so etwas so passiert und dass diese Familie dir das vergeben hat, wobei es ja gar nicht zu vergeben gibt, aber dass sie den Kontakt mit dir haben, das ist ja ganz toll und für dich sicher sehr gut, das glaube ich, das kann ich gut verstehen. Ja, also ich lerne jetzt die beiden halt kennen und wir schwelgen halt in den schönen Zeiten. Das ist aber das Schöne daran. Auf den neuesten Stand wollte ich dich nur bringen. Alles Das ist super. Die Sendung ist gleich auch vorbei, aber das ist eine schöne Rückmeldung, denn ich kann mich sehr gut an das Gespräch erinnern. Das war schon sehr bedrückend, wenn 3 Menschen bei einem Unfall verstorben sind. Ich beglückwünsche dich dazu, dass das so sich entwickelt hat und hoffe, dass es weiterhin gut läuft. Auf jeden Fall. Alles Gute, Daniel. Mach's gut. Ja, und danke dir. Tschüss, auch. Ciao. In der Technik heute Nacht Daniel Paulmann. Morgen ausschließlich im Radio bei 1 Live um 1 Uhr. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.